20,5 wäre auch schön. Ich glaube, da wird dann aufgerundet auf 42 oder so, ne? Ja, das könnte durchaus sein. Könntest du den Chat einmal fragen, ob wir gleich laut sind? Ja, ich frage gerne mal den Chat. gleich laut. Wobei, ich glaube, der Chat hat uns ja eigentlich auch gehört. Der Chat kann nicht nur lesen, während wir sprechen. Du bist ein bisschen lauter, Rio. Rio ja. Ist etwas lauter, bisschen lauter, Rio ist lauter. Mhm. Und seid ihr, kam dann eine sehr existenzielle Nachfrage. Mhm. Ach nee, seid ihr sollte, glaube ich, ein Ausrufezeichen dann ergeben. Also seid ihr, passt schon. Rio, Fragezeichen. Das sind alles Sachen, liebe Hörer, die ihr das jetzt im Nachhinein hört, die wir hier im Chat lesen. Mir fehlt halt der Bass, wird geschrieben von einem Menschen. Das täuscht. Das ist einfach so eine Strategie von mir, um so ein bisschen besser rüberzukommen. Ja, Rio, du bist aber noch da. Du redest nicht die ganze Zeit und hast dich leise gestellt, oder? Nee, ich bin da. Ich habe nur gerade so ein bisschen hier an den Reglern gedreht, sozusagen. An den Schaltpulten der Macht. An den, ja, in meinem Oktagon. In deinem Oktagon. Hast du das quasi um dein Mischpult herum gezogen, das Oktagon? Ja, eigentlich hat das Studio ja die Form eines Oktagons. Das Studio hat das Form eines Oktagons. Ich sinniere gerade über die Innenwinkelsumme eines Oktagons. Die Innenwinkelsumme eines beliebigen Vielecks war, glaube ich, n. Wie war das denn nochmal? Weißt du das noch? Nee, aber im Zweifel ist es immer irgendwas mit 23 in der Quersumme spätestens. Im Prinzip, also ein Dreieck hat die Winkelsumme 180, die Innenwinkelsumme von 180 Grad, das Viereck hat 360 Grad und ja, es kommen zwar Vorschläge aus dem Chat, die ich jetzt aber nicht vorlese, weil hier gerade schon moniert wurde, dass ich alles vorlese. Aber es wurde jetzt gesagt, dass wir zumindest gleich laut sind und ich denke, Rio, damit endet mein erster Monologteil und ich frage dich, worauf darf sich der Hörer heute freuen? Na, aus ganz aktuellen Anlass geht es heute einmal um den Mars, ja? Auch den Schokoriegel Nummer 12 genannt. Ich fand den wirklich gut. Ich bin da von der Kreativität kurzzeitig, glaube ich. Ja, auf jeden Fall geht es heute um den Mars. Und was? RTL 23 Niveau. Ich glaube, es gibt einen Radiosender. Heißt der nicht, ist es 5? Ich glaube, RTL 5 ist der Radiosender, oder? Verdächtig. Das mag sein. Ich habe ihn noch nie gehört. RTL 5 hört sich irgendwie so an, als würde das Beste von WDR 3 mit dem Besten von WDR 4 auf RTL 5 laufen. Das möchte ich nicht hören. Oh, das wäre aber, du magst doch RTL, haben wir doch kürzlich festgehalten. Ich mag auch RTL, also ich mag Boulevardmedien generell, weil ich finde das total klasse, dass das Medien sind, die nicht mit Steuergeldern arbeiten. Ja, okay. Das wäre auch die größte Unverschämtheit, wenn die jetzt noch mit Steuergeldern arbeiten würden. Ja, das Schlimme ist ja, was alles mit Steuergeldern gezeigt wird im Fernsehen. Da kann ich wieder nichts... ja, aber wurde die Marslandung eigentlich im Fernsehen gezeigt? Also die Marslandung hört sich ja auch dramatischer an, als es ist, aber wurde das gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich muss gestehen, ich habe die Marslandung nicht verfolgt, weil ich Montagmorgen relativ früh raus musste. Aber irgendwer im Chat wird sicherlich wissen, ob es von Sonntag auf Montag übertragen wurde nachts. Und sollten sich Leute im Chat vorhin gedisst gefühlt haben durch meine relativ unverschämte Aussage, die ich gar nicht mehr weiß, tut es mir leid. So, hat das jemand jetzt gesehen? Es tut sich nichts. Ich denke, es ist übertragen worden. Heute Morgen, Montagmorgen, 7.30 Uhr. Klar, sagt jemand. Klar ist jetzt ein Sender, den ich nicht kenne, aber irgendwer wird es übertragen haben. Okay. Ja, also vielleicht fangen wir mal so am Anfang an, oder? Wo es dann schon mysteriös generell ist. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert und da sind mir Dinge aufgefallen, die wieder so unglaublich sind. Ja? Das können auch keine Zufälle mehr sein. Das erste Buch, das ich gelesen habe, das sich mit Paranormalen beschäftigt hat, hieß tatsächlich Unglaublich, aber wahr und kam aus dem Weltbild Verlag. Aber mach weiter. Ich glaube, das habe ich. Oh, ich glaube, das habe ich auch gelesen. Da ging es doch um diese. Ah, war das der Teppich, der am Schimmeln ist und so? Da war aber. Hier dieser Albtraum für 19 Millionen Dollar oder so? Sind wir noch beim selben Thema, Rio? Ja. Ich meine, das war da drin. Da war unter anderem Loch Ness und ich meine, sogar auf dem Cover Ja. war Loch Ness drauf, meine ich sogar. Das kann Ja? gut sein, ja. Und da war Loch Ness, der Yeti und dieser Teppich, der immer wieder angefangen hat zu schimmeln und der einen Wert von 19 Millionen Dollar hatte. Aber war das nicht irgendwas, dass da die Gesichter von Verstorbenen, aber ich glaube nicht in dem verschimmelten Teppich, ich glaube, das waren irgendwelche Fliesen, wo die erschienen immer wieder. Ja, oder Toast, aber nee, ich meine wirklich, es war der Teppich. Aber unglaublich, aber wahr, ich glaube, wir waren beim Thema Mars. Ja. Ja, also die Sowjets haben ja tatsächlich 1960 versucht, zweimal dort eine Mission hinzustarten, ja, mit so einem ja, roboterähnlichen Gefährt. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Deswegen. Das weiß man nicht, warum es nicht funktioniert. Sie kamen nicht so weit. Die Sonden sind immer wieder, haben sich nicht gemeldet und sind verschollen. 1964 haben die Amerikaner es mit der Maria versucht, ist auch gescheitert. 65 ist es auch gescheitert. 1970 ja, wollte wieder eine Sowjetsonde auf dem Mars diesmal konkret landen. Das ist auch gescheitert. Das sind insgesamt zwei, drei, vier, fünf Versuche von 60 bis 70 und es hat nicht geklappt. Andererseits ist der Mars aber auch weit entfernt, ne? Da ist ja auch viel Fehlerpotenzial. Also wenn ich sehe, wie diese NASA-Wissenschaftler ja wirklich gezittert haben bis zuletzt, ob das jetzt klappt, spricht das ja dafür, dass die Gefahr, dass das Ganze nicht klappt, wieder recht hoch war, ne? Aber meinst du, es liegt daran, weil der so 2,5 Jahre ungefähr entfernt ist von uns? Ja, ja, eigentlich schon. Es tut mir leid. Ja, doch. Ich glaube, genau daran liegt es. Ich glaube, dass dieses für uns so unglaublich riesig erscheinende Ding eigentlich scheißen klein ist im kosmischen Maßstab. Ja, Und wahrscheinlich liegt das an tausend und einer anderen Sache. Mich hat aber tatsächlich in dem Zusammenhang immer dieses Marsgesicht sehr fasziniert, ne? Boah. Du legst aber auch ein Tempo heute vor. Entschuldige, wir können auch langsamer. Ja, die Sowjets haben es nicht geschafft auf dem Mars. Rio. Jetzt sind wir ja schon bei Marsgesicht. Jetzt hast du schon den Hauptplot fast gespoilert. Das heißt, wir sind fast am Ende. 15 Minuten. Ma ja gut, das Marsgesicht, da stellt sich jetzt der Zuhörer zu Recht. Wie heißt denn noch mal? War das Kim Kardashian, die so aufgedunsen war im Gesicht? Nein, Jessica Simpson. Jessica Simpson hat natürlich auch das Marsgesicht. Das Marsgesicht entsteht dadurch, dass man sich zwei Marsriegel gleichzeitig in den Mund steckt, den Mund schließt, aber nicht zubeißt. Also sozusagen ein Duckface mit Kugelfischeinschuss. Genau. Das, da, ja, genau. Das ist schön auf den Punkt gebracht, wenn man nämlich dann auch wahrscheinlich genau aufpasst, keinen dieser Kugelfisch-Stachel in den Mund stoßen zu lassen. Wie ist das eigentlich beim Kugelfisch? Weißt du das? Kommt das Gift quasi auch durch die Stachel oder ist das nur, wenn man den falsch isst? Nee, also ich glaube, wenn er da drauf latscht, dann kommt das Gift, glaube ich, auch durch die Stacheln, meine ich. Oder ich vertue mich mit dem Seeigel. Aber das weiß ich nicht so Also, genau. das werden dann diese Stacheln quasi dann so abbrechen. Das gibt es auch bei der Brennnessel ist das, glaube ich, auch, ne? Dass die Stachel, die vorne dieses Stückchen abbricht und dann das eigentliche Gift rauskommt, ne? Ich bin so unglaublich schlecht bei solchen Sachen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich kriege aber ein Gefühl dafür gerade, ja. Es wird im Chat gerade angemerkt, das sei ähnlich wie beim Hanf. Jetzt ist mir wiederum neu, dass man Hanf statt Brennnesseln benutzen kann. Das wäre dann ja der logische Schluss, oder bin ich jetzt irgendwie falsch? Ja, es geht schon. Du kannst ja auch Muskat nehmen. Das geht ja alles. Muskat hat doch keine Stacheln. Der Muskat an sich ist ja ganz stark mit der, na, wie heißt sie, mit der Kastanie verwandt. Die kennen sich ja. Die, Finde ich die. immer schön, wenn man bei Pflanzen von Verwandtschaft spricht. Weißt du, das ist dann so: Ach, guten Tag, Kastanie. Und, ach ja, ich bin die Muskat. Ja, das ist ja nur kennen, aber ein gewisses Verwandt. Verwandtschaftsverhältnis lässt sich da ja Du nicht meinst, ausschließen. die reden gar nicht mehr miteinander, weil sie verwandt sind. Das könnte sein. Ich weiß ja nicht, seit wie vielen Generationen die schon verfädelt sind. Verfädelt ist in diesem Zusammenhang auch wiederum fast schon ein biologischer Fachbegriff, ne? Ja. Mist, ich habe übrigens den Wortwitz kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich sagen, verfahnt sind. Ja, den hast du kaputt gemacht, ja. Scheiße. Aber Salbei kann man auch rauchen, habe ich gehört. Ja, du kannst alles rauchen. Manche Dinge einmal und manche Dinge mit maximalen Schäden wahrscheinlich. Aber rauchen kann man grundsätzlich alles. Salbei soll in der Wirkung des Rauchens eine Verwandtschaft, da sind wir wieder, Ja. zum LSD nicht leugnen können. Aha. Aha. Andererseits soll man LSD auch nicht rauchen. Ja, aber der Vergiftungszustand, der wahrscheinlich durch das Verbrennen von Salbei eintritt, weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Also, da würde ich jetzt nicht so aufrufen. Nein, zumal der Salbei kann da ja auch nichts für. Das würde ich jetzt, der Salbei ist ja auch beseelt. Genau, der ist beseelt, auch der hat sicherlich sein morphogenetisches Feld. Oh ja. Und man sollte niemanden ohne Grund verbrennen. Um mal so ein Außer erstes Statement heute zu haben. er oder sie ist eine Hexe. Ich sagte ja, nicht ohne Grund. Okay, dann musst du aber dabei sagen, Grund ist unter anderem Hexe oder Hexer sein. Ja. Außer man ist in Hogwarts oder in Frankfurt an der Oder. Dann zählt das auch nicht. Es gibt ja ein modernes Hogwarts in Frankfurt an der Oder, habe ich gehört. Tatsächlich? Wie kommst du jetzt Ja, darauf? das habe ich gehört. Ich habe das durch Zufall so mitbekommen. Ja, habe ich auch gehört. Warst du mal da? Ich war zwar in Frankfurt an der Oder, aber ich habe da das Gleis 21,5 oder was es war, habe ich nicht gefunden, ne. Also, ich hatte ja mal überlegt, ein Interview mit diesem Menschen zu führen, dem Institutsleiter, ne, den Wallach, ne? Ja. Und ich habe aber gemerkt, dass meine Fachkenntnis nicht hinreichend wäre, um ein Interview so zu führen, dass ich zufrieden damit wäre und das nicht in ein bloßes gegenseitiges Bashing ausarten würde. Ja, ich könnte es nicht, weil ich die ganze Zeit in schallendes Gelächter wahrscheinlich ausbrechen würde. Naja, aber ich glaube, dass der Grundanspruch von Wallach, auch wenn man das, was am Ende rauskommt, nicht gut findet, ich glaube ihm, dass er wissenschaftlich forschen will. Ja, doch, er würde gerne wissenschaftlich forschen, wenn das, was er erforschen würde, überhaupt wissenschaftlich wäre. Aber ist es ja nicht, ist ja keine Wissenschaft. Weil? Ja, weil das in den Bereich der Pseudowissenschaft reinfällt, was mit Wissenschaft da leider nichts zu tun hat. Aber dann müsste doch, ich meine, du weißt ja, dass ich selber Ambitionen hätte, wenn ich das Geld hätte, in dem Bereich zu forschen, dann müsste der Kollege Wallach aber ja zumindest die Möglichkeit haben, in kontrollierten Studien zu widerlegen, dass Sachen eben nicht funktionieren. Jo, das wäre dann die Testperson Nummer, ich weiß nicht wie viel, die halt immer wieder einmal im Jahr eingeladen wird und dann eben dort zeigen kann, dass es nicht funktioniert. Das wäre ja schon nichts Neues. Also, ich weiß gar nicht, wie hoch der Preis aktuell ist, das Preisgeld. Ist es 1 Million? Ich weiß es gar nicht. Also Randy setzt 1 Million, die GWUP, ich vertue mich da immer, ich Ich vertue mich da auch gerade. 10.000 oder 100.000, ich glaube, das sind 10.000. Das ist ja ein sparsamer Verein, das ist ja auch ganz gut. Aber bei Randy gibt es eine Million zu bekommen. Wobei, Vorsicht, für den Nachweis, dass man selbst paranormale Fähigkeiten besitzt. Das genau. ist ein bisschen was anderes. Ich habe mich da mal mit jemandem drüber unterhalten. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn ich zeigen kann, dass parapsychologische Phänomene existieren, ne? Ja, ist richtig, aber die GWOP würde ihm ja auch entweder 10 oder 100.000, ich weiß die Summe jetzt auch nicht, würde ihm die ja dann auszahlen, wenn er das eben nachweisen könnte im Test. Richtig, richtig, richtig, richtig. Ne? Der Ralf weist gerade im Chat darauf hin, es sind 10.000 Euro, die die GWOP ausgesetzt hat, genau. Und ein Kollege wies vorgestern zu Recht darauf hin, dass man mit den 10.000 Euro zumindest den Flug dann bezahlen könnte nach USA, um sich dann die Kohle von Randy einzustreichen. Genau. Genau. Weil ich ja nach wie vor nicht generell dem abgeneigt bin, dass es paranormale Phänomene geben kann. Würdest was du das ablehnen? Kommt drauf an, was verstehst du unter einem paranormalen Phänomen als Beispiel für die geneigten Hörer? Zum Beispiel, was Bam mit allen methodischen Fehlern, die er begangen hat, im letzten Jahr publiziert hat, die Sache mit quasi Erinnerungen an die Zukunft, was übrigens auch ein Buchtitel von Erich von Däniken ist. Ein sehr schönes übrigens auch. Ein sehr schönes. Also so eine Art Hellsichtigkeit in irgendeiner Form oder außersinnliche Wahrnehmung, muss ich dir sagen, da kann ich mir viel vorstellen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, um den Gedanken zu beenden, dass diese morphogenetische Feldidee von Sheldrake, oder ich sag mal so, wenn sich irgendwann erweisen sollte, dass da doch was dran ist, wirst du mich nicht erschrocken vom Stuhl runterfallen sehen, um das mal so zu formulieren. Ich muss ganz kurz überlegen. Nee, also es würde mich auch nicht schockieren, weil da würde es mich halt von der Seite einfach nur wieder tangieren, wo ich sagen würde, ja gut, dann ist das so und welchen Einfluss hat es jetzt eben halt auf meine weitere Existenz auf Erden? Ja, da müsste ich dann mal so überlegen, was ich jetzt davon persönlich irgendwie als Gewinn für mich rausziehen würde. Aber ich glaube grundsätzlich erstmal nicht an die Existenz. Das tue ich erstmal grundsätzlich nicht. Das ist für mich ist das, ja Quatsch, wär jetzt zu hart, aber nee. Das ist mir zu unwissenschaftlich. Ah, es ist, also insbesondere Hellsichtigkeit ist mir zu unwissenschaftlich. Weil wenn jetzt wirklich jemand wirklich hellsichtig ist und sich an die Zukunft irgendwie erinnern kann, dann würde er wahrscheinlich sein Leben ganz, ganz anders gestalten und würde nicht irgendwie von Sendung zu Fernsehsendung rennen und erzählen, er könnte das oder keine Ahnung was. Das würde er nicht tun. Also das würde ich auch nicht tun. Vielleicht stelle ich mir das auch falsch vor, wenn man das kann, aber nee, das glaube ich nicht. Die meisten Hellseher übrigens, die ich kennengelernt habe, rennen auch nicht von Show zu Show, ne? Sondern die argumentieren genauso, wie du argumentiert hast. Ich mache mich doch nicht lächerlich, indem ich mich irgendwo hinsetze, sondern ich habe diese Fähigkeit, ich gehe da verantwortungsvoll mit um und stelle mich nicht in die Öffentlichkeit. Das ist ja die Standardaussage von Wahrsagern, ne? Ja, aber das ist ja noch schlimmer dann. Guck mal, dann argumentieren die ja auch noch so, ich gehe nirgendwo hin. Und ich muss es ja nicht beweisen, weil ich gehe ja so sorgsam damit um. Da gebe ich dir recht, nur weil die Argumentation, die du gerade aufgemacht hast, so klang, als könnte man diesen Leuten dann sagen, naja, das sind die Guten, ne? Nee, um Gottes Willen, nein, das auch nicht. Aber guck mal, die klauen selbst meine Argumentation. Mann, sind die abgezockt. Der Chat fragt gerade übrigens, warum ich nicht erschrocken vom Stuhl runterfallen würde, wenn eine dieser Ideen auf einmal Evidenz produzieren würde, auch wenn das bisher, und warum das denn bisher keiner nachweisen konnte. Da würde ich ehrlich gesagt sagen, ich würde deswegen nicht vom Stuhl fallen, weil ein Wissenschaftler, der sich von einer Erkenntnis schocken lässt, in meinen Augen an irgendeiner Stelle schon ein Dogma im Kopf hat, weil sonst wird er ja nicht geschockt, überrascht, wie auch immer sein. Und die Frage, warum konnte das bisher keiner nachweisen, ist eine theoretische. Die Frage ist ja erst beantwortbar, wenn doch irgendwann mal was nachgewiesen werden könnte. Deswegen fände ich es ja so spannend, da wo Hypothesen bestehen, dem mal auf den Grund zu gehen. Aber ich finde in der Tat, dass die Wissenschaft oft das Problem angeht, oder das Problem hat, eben nicht Sachen nachzugehen, die behauptet werden, und es dadurch im Esoterik-Geschwurbel untergeht, weil die einzigen, die sich dann dem Ganzen widmen, eben die Verkäufer des Kopp-Verlages sind, ne? Ja, also Kopp ist ja nur eine Baustelle, Ja, glaube ich. klar, das Glaube war ich. jetzt auch eher als Schlagwort gemeint, als jetzt als. Aber ich glaube, die sind ja, das hatten wir ja schon mal festgehalten, die sind auf jeden Fall schon arglistig, aber die sind noch wenigstens öffentlich arglistig. Ich finde viel schlimmer die noch viel kleineren Verlage, so hier den Amadeus Verlag zum Beispiel vom Vater von Jan-Udo Holley, ja, weil da muss ich auch sagen, und da schwanke ich immer, ist das schon pathologisch, frage ich mich einfach immer, ja, ist das da jetzt der Punkt, wo er mir halt erzählen möchte, dass er mit Jesus stets und ständig kommuniziert, ist das pathologisch? Muss man diesem Mann helfen vielleicht? Wenn der ältere Herr Van Helsing, also der ältere Herr Holler, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, wenn der ernst meint, was er schreibt, dann würde ich, wenn ich damit beauftragt wäre, ein Gutachten zu erstellen, sicherlich eine psychische Störung diagnostizieren. Ja, Und das glaube ich auch. das war, glaube ich, eindeutig, aber auch vorsichtig genug, um hier keinen Strafbestand zu erfüllen. Bei dem jüngeren Holley habe ich mal an anderer Stelle geschrieben, in einem Freimaurer, tatsächlich in einer Freimaurerzeitschrift, dass unentscheidend meines Erachtens ist, ob man sich als rechtsextrem sieht oder nicht. Wenn man rechtsextreme Gedanken äußert, dann leistet man Rechtsextremismus Vorschub, auch wenn man gar nicht rechtsextrem ist. Na, ich habe ja hier so eine wunderschöne DVD von ihm, die ich damals sündhaft teuer, ich glaube, das waren 50 Mark, ja, wo er wirklich 2 Stunden lang am Rumheulen ist, dass seine Bücher verboten sind und in Deutschland. Und wie kann das sein? Und das ist Das Zensur. kenne ich, das habe ich auch, ja. Das gibt es im Netz auch. Oh. Und danach kommt ein Interview. Das schließt direkt unmittelbar danach an mit, ich habe vergessen wem, der ihm wieder einen vom Stuten mit den Reichsflugscheiben erzählt. Und das ist so fürchterlich, das ist so schlimm. Ja? Also es war die 50 Mark nicht wert und die Erkenntnis da draus auch nicht. Also gar nichts davon. Das war so wahnsinnig. Ich habe mich so geärgert danach, das Geld dafür ausgegeben zu haben. Das war auch schon, das war vor Internet und so. Heute würde ich das nicht mehr machen. Ja? Aber Also, schlimm. da vielleicht nochmal als Tipp an die Hörer, wenn ihr euch noch mehr ärgern wollt als der Rio, dann geht in eine Buchhandlung. Das kennt ihr, Buchhandlung, das ist die Meiersche, genau. Und sagt, ihr wollt, wie heißt das Buch? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, Heißt oh, es von alter Jan Schwede, Holley. alter. Kauft euch das und trinkt keinen Alkohol, nehmt keine Drogen und versucht einfach mal durchzusteigen. Er stellt da 100 Fragen an den Tod, der sich mit ihm, ich kann das nicht ernsthaft erzählen, das ist aber scheiße, er meint das echt ernst, ne? Er meint das Mit dem ernst, er ja. sich getroffen hat, ne? Also er hatte ein Nahtoderlebnis, weil er angeblich einen Autounfall hatte und hat danach diesen schwarzen Mann gesehen und hat dann irgendwann gesagt, cleverer Journalist, der er ist, ey, pass auf, Alter, ich übertreibe es nicht da draußen. Das ist genauso in dem Buch beschrieben. Pass mal auf, ich will gerne ein Interview mit dir führen. Und dann sagt der schwarze Mann, ey, coole Aktion, auf die Idee ist noch keiner gekommen, lass uns ein Buch machen. Ah, das ist wirklich, Ja, also, ich übertreibe nicht. das, Kannst du das mal bitte na, bestätigen? ich kann das ins Detail bestätigen, ins absolute Detail, aber ich bin da auch cool, ja, ich weiß, ich bin da fast sprachlos, weil alle seine Bücher, also vor allem alle seine neueren, nicht nur Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, sondern auch wie heißt es mit den Kindern, die Kinder des neuen Jahrtausends oder so ähnlich, oh, Das das heißt ist. Indigo-Kinder, ne? Die Ja, Indigo-Kinder, genau. Ja, das war genau. das, glaube ich, das Original und er hat dann quasi das deutsche Spin-off gemacht. Genau. Die Die Kinder des neuen Jahrtausends heißt Ja, das, meine ich. so heißt es, ja. Oder dieses Hände weg von diesem Buch, wo er nochmal alles entschärft, noch einmal neu rezitiert, dass die Juden an allem schuld sind. Das ist Nein, nein. Er schreibt ja nicht mehr Juden, er schreibt die Ostküste, er schreibt das Großkapital und er schreibt die Illuminaten. Genau an den Stellen, wo er früher Juden geschrieben hat. genau, richtig. Er hat es dann nochmal für sich entschärft. Hast du diese Doku mal gesehen von ihm und Joe Conrad, wo die in der, und da kriegen wir gleich auch noch den Turn zu unserem Eingangsthema, wo die in der Wüste sind von Ägypten Alter, wegen dem herausfinden? Wasserpumpwerk, ja, wegen der, Ja, ja, du hast es gesehen. Ey, natürlich es ist so geil. Ich kenne sonst kaum einen, der es gesehen hat. die Cheops-Verschwörung. Ich habe Ja, sie mir ja. angeschaut, natürlich. Natürlich, es ist Wollen ein Traum. wir spoilern, was die Cheops-Pyramide eigentlich ist? Das spoilern die ja sogar schon im Klappentext, das können wir direkt raushauen. Okay, hau raus. Ja, die Cheops-Pyramide ist eigentlich ein Wasserpumpwerk. Ursprünglich gewesen. Das erkennt man auch daran, dass die Schächte in der Cheops-Pyramide so angelegt sind, dass sie Wasser pumpen, fördern und sinnvollerweise nirgendwo hin transportieren können, weil es ja ein abgeschottetes System. Das Und macht auch Sinn. dieses Wasser verdampft dann an der Außenfläche der Genau. Pyramide, um dadurch Fruchtbarkeit über das, ich, boah, das ist, meint er echt ernst, über ganz Ägypten zu bringen. Ne? Es gibt viele Leute, mit denen ich wertschätzende Interviews führen würde. Ich glaube, mit Jan-Udo Holle würde ich das nicht hinkriegen. Ich Ich habe ihn ja mal. würde lachen irgendwann. Ich könnte nicht. Ich habe ihn ja mal angefragt per E-Mail und Ja. er hat mir dann zurückgeschrieben, Interesse ja, er kann aber nicht, weil er ist gerade auf dem Weg nach Gran Canaria und besichtigt da die Hohlwelt. Und da habe ich dann nur zurückgeschrieben, jo, dann viel Spaß. Ja. Seitdem kam nichts mehr. Ich hatte dann auch kurzzeitig Angst, dass er irgendwie nicht wieder auftaucht, aber dann hat er die Bücher rausgehauen und da wusste ich, es geht ihm nicht gut. Die Hohlwelt könnte natürlich auch eine ganz eklige Umschreibung für eine Prostituierte sein dort, ne? Fällt mir so gerade auf. Das ist dann so die größere Variante, weißt du so? Fisting war gestern. Heute bin ich in der Hohlwelt. Habe ich jetzt gerade wirklich gesagt? Ich glaube schon, Nein, ne? nein, nein, nein, nein, nein, das. Okay. Puh, wir waren gemutet. Hervorragend. Ja, das. Aber was man vielleicht hier doch schon mal anspoilern kann, weil ich das eine ganz große Sache finde, dass sich ein anderer Mensch unseren Fragen stellen wird. Ja, das ist richtig. Das kannst du völlig anspoilern. Ich habe nämlich auch schon ein bisschen Tränen in den Augen. Also, wir haben ja beim letzten Mal sehr viel über Erich von Däniken gesprochen und haben dann ihn auch über Twitter angefunkt. Da passierte erst einmal nichts und dann habe ich den offiziellen Kanal gewählt, also über seine Pressekontaktsektion auf seiner Homepage. Und wir können tatsächlich mit Stolz sagen, dass wir im Spätherbst Erich von Däniken interviewen werden. Ja, das ist auch schon, also ohne Häme oder so, das wird nicht eine Art kleiner Lebenstraum. Für mich. Ja, für mich auch. Okay, ja, für uns beide. Also ich muss das wirklich sagen. Ich habe, das ist jetzt auch kein Scheiß oder Ironie oder so, sondern ich habe da echt Respekt vor, mit diesem Mann zu reden, der ja alle Angriffe, Häme der letzten 30 Jahre einfach überstanden hat, ne? Und der ja auch weiß, und sein Presseagent auch weiß, wie wir drauf sind, ne? Ja, aber ich habe von ihm ein Buch hier aus oh, 89, wo er alle kritischen Vortragsfragen veröffentlicht hat, die ihm jemals gestellt wurden. Ja, also ich glaube, er ist wirklich, er ist niemand, der sich keinen kritischen Fragen aussetzen möchte. Im Vergleich Das jetzt glaube ich zu auch nicht. Zu anderen. von D von Helsing meinst du? Ja, zum Ja, Beispiel. ich finde, er spielt tatsächlich in einer ganz anderen Liga. Insofern, ich glaube, bei von Däniken kann ich klar machen, was ich meine, dass das einer ist, der seine Pseudo- oder Para- oder Proto-Wissenschaft, wie er sagt, ernsthaft betreibt. Ich glaube tatsächlich, dass Däniken das ernsthafte Ziel verfolgt hat, aus der Präastronautik ein Forschungszweig zu machen, der anerkannt ist. Finde ich auch grundsätzlich, also man muss ja sagen, er war ja da, was den deutschsprachigen Raum angeht, war er Vorreiter damit damals. Das ist ja gar keine Frage. Und es hat ja eine richtige Däniken-Nitis auch ausgelöst. Und ich finde es grundsätzlich, finde ich es auch sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja, das hat nicht so etwas komplett Abgefreaktes, wo du nur noch sagen kannst, oh mein Gott, ja, was kommt da jetzt auf uns zu? Das ist es nicht. Also wenn du die Bücher liest, dann kannst du sagen, jo oder nee, sehe ich jetzt nicht. Aber da kommt nicht dieses völlig Geisteskranke, was ich dabei sagen muss, wo ich mir denke, oh nein, jetzt kommen die Reptilienmenschen auf die Erde und um Gottes Willen, was passiert hier mit uns? Das ist ja nicht der Fall. Ja, das ist nicht der Fall bei von denen. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Er hat Scham. Er hat einfach Scham dabei. Ja, das also auch, ich habe letztens, das ist letztens auch schon 3-4 Monate her, eine Galileo Mystery Sondersendung gesehen, wo die Galileo Mystery, wie ich fand, untypisch, ihn richtig durch den Kakao gezogen haben. Ja. Und er trotzdem da relativ souverän und cool rüberkam, und du nicht das Gefühl hattest, das ist jetzt ein armer, kranker Spinner, sondern das ist einer, der glaubt daran, und wenn andere das nicht glauben, dann ist das halt so für ihn. Aber der hat für mich nicht so, nicht dieses klassische Missionarische, weißt du? Ne, absolut nicht. Und die Geschichte, die er halt geschrieben hat, oder die er den Teil der Wissenschaft, den er beschrieben hat, ist ja auch eine wunderbare Science-Fiction-Story erstmal. Das kommt ja noch dabei. Ja, die ist ja wirklich gut. Fall. Die ist ja wirklich gut. Und er hat, finde ich, auch das Augenmerk auf so ein paar Sachen gelenkt, wo ich glaube, dass ansonsten das aus der Öffentlichkeit nicht so diskutiert worden wäre. Also so ein paar Artefakte, so ein paar Fragen, wie funktioniert Forschung und so weiter. Ich glaube, da war er andersherum ganz gut als jemand, der Fragen gestellt hat, auch wenn die Antworten nicht gepasst haben. Ja. Und weil das gerade im Chat kam, so herum meinten wir das auch. Also wir wollten beide, glaube ich, sagen, dass er sich kritischen Fragen gestellt hat und ja, nicht, dass er denen ausgewichen ist. Ne? Ja, richtig. Genau. Richtig. Stets und ständig. Ja, ich bin da wirklich echt gespannt drauf, und ich habe wirklich Respekt jetzt schon vor dem Termin. Das habe ich auch. Ich hatte das bisher, so was Interviews angeht, ein einziges Mal. Das war jetzt bei der World Skeptics Conference, als ich mit Ray Hyman ein Interview führen durfte, zumindest zusammen mit dem Hoaxmaster. Der war für mich persönlich einfach eine sehr wichtige Person, wichtiger für mich persönlich als Randy. Da habe ich echt da erst gestanden wie so ein Fanboy, und der Hoaxmaster musste mich auch beruhigen. Aber das jetzt mit von Däniken, ich glaube auch, dass das eine echt lustige Sache werden kann. Ja. Ich glaube auch, dass er sich einfach, das ist ja auch was Schönes, er hat ja auch ein Buch geschrieben, Habe ich mich geirrt? Ja, das ist ja auch noch eine, er besitzt ja sogar noch die Fähigkeit zu reflektieren nach neueren Erkenntnissen. Das vermisse ich bei einigen Autoren in der Sparte auch. Da kommt gar nicht erst die Frage. Er hat auch eingestanden, dass er betrogen hat. Ne? Also ja. Es gab diese Sache mit ja, dem, mit diesen, ach sag mal, mit diesen Artefakten, also mit diesen Kelchen und Platten, ne, wo Sachen ja, eingeritzt waren, die angeblich, ich kriege das gar nicht mehr hin, Dinos, glaube ich, zeigen sollten, wo er dann eingestehen musste, dass die Geschichte, wie er sie erzählt hat, gelogen war, weil er versprochen hatte und so weiter und so fort. Ja. Das hat einerseits natürlich, finde ich, ihm schon sehr geschadet, weil da klar wurde, ey, der hat beschissen. Ja. Zum anderen aber insofern gut. Ich meine, die Frage ist, hat er eine andere Möglichkeit? Aber er hat zumindest gesagt, ja, das stimmt. Da kennen wir ja, wenn ich jetzt an Helsing denke, ja auch ganz andere Nummern, ne? So, ich habe recht und ich habe einfach Sachen nicht gesagt und das ist gar nicht rechtsradikal. Und wer an die Protokolle der Weisung von Zion glaubt, der ist eigentlich nicht rechts oder links, der ist Aufklärer. Ja, in seiner Wahrnehmung, ja. Wobei ich hiermit nicht gesagt habe, sollte das ein Rechtsbeistand hören, dass ich meine, dass das eine Originalaussage von Herrn van Helsing war, sondern dass das nur exemplarisch seine Argumentationsmuster wiedergeben sollte. Ja. Aber jeder würde ja, also das würde, er würde das ja auch sagen. Also er würde ja, das ist ja ganz klar, er würde ja bestätigen, es gibt die Protokolle der Weisen von Zion. Das würde er ja bestätigen. Und wer du schon Die gibt es glaubst. auch. Also, dass es die gibt, das glaube ich auch. Nur ich denke, die meisten von uns halten sie für eine Fälschung des russischen Geheimdienstes. Du nicht? Ja, ich tue mich schwer. Also ich tue mich sehr, sehr, sehr, sehr schwer. Sagen wir es mal so. Wenn, ich vertrete die Auffassung, es gibt sie, ja, aber der Inhalt dessen ist nicht das, was halt immer wieder vermutet wird, was es sein wird, könnte, ist. Für unsere etwas unintelligenteren Mitmoderatoren vielleicht noch mal leicht einfacher. Wenn es diese Protokolle wirklich gibt, Ja. und sie nicht eine Erfindung des russischen Geheimdienstes sind, Okay. ja, dann ist der Inhalt dessen aber nicht das, was die ganze braune Suppe sich wünschen würde, was drin steht. Sondern Das weiß ich nicht. Ich habe ja keinen Einblick in diese Protokolle und ich kann ja auch nicht bestätigen, dass hast du es sie die nie gibt. gelesen? Ich habe nur das gelesen, was angeblich vom russischen Geheimdienst stammen soll. Und ich glaube nicht, dass das wirklich so ist. Das glaube ich nicht. Das Nein, ist mir aber zu das basiert propagandistisch. ja, aber das basiert ja literarisch. Da gibt es ja eine Entstehungsgeschichte. Literarisch basiert das ja auf diesem Biarritz-Roman von. Ach, schlag mich tot, mir fällt der Autor nicht ein, der ja genau das schon im Vorfeld auf einem Friedhof in Prag als Dialog zwischen einigen Juden wiedergegeben hat. Und der russische Geheimdienst hat im Prinzip dann diesen fiktionalen Text in einen Non-Fiction-Text verwandelt. Genau. Das ist ja das, was ich meine. Ich meine, Ah, okay. dass diese Romanvorlage ja nicht das widerspiegelt, was die Juden, hinter vorgehaltener Hand und im stillen Kämmerlein ausbrüten, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das ist es ja Ja, nicht. nee, das natürlich nicht. Das Ja, glaube ich nicht. Ja. und Jan van Helsing glaubt an die Existenz der Protokolle, die genau das bestätigen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe von Rüggeberg, der ja in einer ähnlichen Schiene unterwegs ist, was die Protokolle angeht, eine andere Argumentationslinie gelesen, die interessant ist. Gleichwohl ich glaube, dass sie falsch ist. Und zwar argumentiert der, dass er glaubt, dass diese Protokolle zwar eine Fälschung seien, aber die literarische Grundlage, nämlich dieser Roman, letztendlich Wahrheiten enthalten müsse. Weißt du, so von hinten durchs Auge in die, von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, du meinst, keine Geschichte ist besser als die des Lebens. Ja, genau, das ist so die Argumentation, beziehungsweise hinter jeder Geschichte, die hinreichend rezipiert wurde, muss ja ein wahrer Kern stecken. Weißt du, so Ja, die Frage argumentiert ist, er, nicht ich, er, ne? ja, klar. Die Frage ist ja, was er da drin sehen will und was er da drin dann eben finden und sehen kann. Also ich glaube es nicht, ja, das glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass auf dem 1-Dollar-Schein die Geschicke der Welt alle verbrieft und verbildlicht sind. Das glaube ich nicht. Das glaube ich Nein, einfach nicht. so sowieso nicht, aber ich glaube, dass die, oder nicht, ich glaube, dass das ist meiner Meinung nach erwiesenes Faktum. Die 1-Dollar-Note zeigt eine unglaubliche Symbolvielfalt, die weit über das hinausgeht, was ein rein säkularer Staat wäre. Ich habe jetzt nicht die Note von Ägypten auf dem Schirm, aber ich behaupte. Achso, ja gut, ist auch kein säkularer Staat. Ja, okay. Also ich glaube schon, dass die nicht, ich glaube, das ist ja so, die Pyramide hat ihre Bedeutung, das allsehende Auge hat seine Bedeutung und so weiter und so fort. Und das finde ich aber auch nicht verkehrt. Ich finde nicht verkehrt, dass eine Staatsgründung die Werte über Symbole ausdrücken will. Ist ja auch nicht verwunderlich. Das ist ja, das findet sich ja überall wieder. Das ist Genau. ja normal. Das hat ja, das finde ich auch nicht dramatisch. Nur wie viel Interpretationsspielraum ich da drin habe und welche Paranoia ich dann damit zum Schluss in der Lage bin zu verbinden, das ist ja immer noch also wenn ich jetzt bei Apollinaris irgendwann sage, oh, das ist eine Pyramide, das müssen Freimaurer sein, die das Wasser machen, um uns halt zu kontrollieren, dann wird es krank. Ja, krank, du weißt, ich bin mit krank, bin ich ganz vorsichtig, aber dann wird es bedenklich. Ja, aber für mich, ja, okay, für dich aus deiner Sicht ist es noch nicht krank. Für mich Richtig. aus meiner Sicht ist das schon leicht wahnhaft. Also es entwickelt, es ist halt ein schleichender Wahn. Ja, der Wahn schleicht so vor sich hin. Ja, und genau damit spricht es dagegen, dass es krank ist. Warum? Weil das, was du beschreibst, ist so, sag ich mal, die Durchdringung mit einer Ideologie oder vielleicht auch so das schrittweise Vergiften mit Gedanken. Ja. So laufen Psychosen aber nicht ab. Also man Aber. wird nicht über einen langen Zeitraum langsam nach und nach immer psychotischer. So ist es nicht. Also ich würde jetzt behaupten, das ist schon so, dass man mit einem gewissen schleichenden Prozess immer psychotischer wird. Das würde ich jetzt einfach so real auch feststellen, glaube ich. Ja, ist es. Also ich arbeite als Diagnostiker in der Psychologie und ich kann dir nur sagen, gerade weil Psychosen nicht so passieren, sind sie für die Betroffenen selbst so schlimm. Es gibt keinen schleichenden Wahn. Das habe ich nicht gesagt. Ah, Da, da, okay. das ist aber nicht der idealtypische Verlauf. Okay, idealtypisch vielleicht nicht, aber die Möglichkeit bestünde, dass sich jemand in der Lage sieht, immer weiter reinsteigern zu können, sodass es zu einer Psychose, zu einer Paranoia wird. Zu einer Paranoia vielleicht, zu einer Psychose nein. Okay. Aber ist eine Also Paranoia nicht Psycho. ein Teil der Psychose? Nein, das ist Paranoia zählt zu den wahnhaften Störungen und es gibt eine paranoide Schizophrenie. In der Tat, das ist aber ein anderes Störungsbild. Schizophrenien kennzeichnen sich oder sind gekennzeichnet durch vor allem auch Halluzination, Störung des formalen Denkens, nicht mehr in der Lage sein, vernünftig zu reden, sodass man dem Ganzen folgen kann und so, während der Wahnhafte entweder eine Einsicht hat in die Absurdität sein, nee, ist ein Zwängler, was ich gerade beschreibe, der Wahnhafte hat ein relativ geschlossenes System und kommt da aber nicht raus. Hier wird gerade zu Recht angemerkt, das sollten wir vielleicht im Psychotalk vertiefen, der ja hier gar nicht läuft. Nee. Gerade eben, entschuldige, das war jetzt meine Berufskrankheit, Abschweifen in die Sachen. Aber das war sehr, ja, für euren Psychotalk ist das, aber das ist ja eindeutig eure Baustelle. Da kann ich ja Ja. als Laien-Esoteriker kann ich damit ja gar nichts. Ich Als kann nur Laien. orgern. Ja, ich kann nur Orgon, orgern. Ja, ich kann nur orgern. Aber Ich habe lange Zeit gar vielleicht. nicht gewusst, was das ist, aber vielleicht kommen wir doch nochmal irgendwie auf diese Mars-Sache. Ja, ich wollte gerade wieder zurück Wie zum Mars. sehr hat dich das denn geflasht? Du bist echt, wirklich, du bist so. Ich mache mir hier in mühevoller Kleinarbeit ein Skript. Ja? In liebevoller Agenda von 1960 bis 2012. Und du fragst mich jetzt direkt, wie ich das finde. Ja, ich finde das scheiße, finde ich das. Ich finde das scheiße. Du Ich finde das findest echt. Curiosity scheiße? Nur weil alle Ja. das toll finden oder warum findest du das Nee, scheiße? ich finde es scheiße. So, und ich finde es jetzt nicht scheiße wegen der Teflonpfanne. Ja? Ich finde es einfach. Ich finde es scheiße, weil man hat jetzt. Also, das letzte Mal. Ja? Also, meiner Meinung nach. Ich weiß es gar nicht. Ich bin ja. Bin, also, vielleicht mal anders. Weltraumtechnisch, ja? Bin ich ja total anti. Ja? Ich bin so richtig anti-Weltraum. So, aber ich erläutere gleich warum. Aber Sehr grundsätzlich gern. bin ich Anti-Weltraum. Denn wir haben jetzt so oft schon, also ich weiß, wie es da oben aussieht. Ja? Da oben ist das rot und sandig und der Himmel hat einen leichten Grau-Blau-Schimmer. So, das weiß ich jetzt alles. Warum hat man denn nicht diese Curiosity-Mission genutzt, um eine bemannte Raumfahrt zum Mars zu starten? Warum schon wieder so ein dämlicher Scheiß-Roboter, der schlechter ausgestattet ist als ein iPhone? Aber davon abgesehen, warum ist das so? Ich will da scheiße. Ich will Ich bemannte überlege gerade, Raumfahrt wo ich. dahin. Und weil, also, du findest Weltraum scheiße und Weltraumforschung. Wenn man aber einen echten Menschen da hochschicken würde, dann würdest du sagen: Ja, geil, mach das doch. Ja, ich bin zwiegespalten. Also ich bin zwiegespalten in dem Punkt, wo ich sage, mich langweilt es, dass wieder eine Sonde da oben ist. Das langweilt mich. Ich möchte doch jetzt langsam mal, dass die dort aus dem Arsch kommen und bemannte Raumfahrt dorthin starten. Das interessiert mich. Bemannte Raumfahrt interessiert mich wahnsinnig. Mich interessieren aber nicht die lustigen Roboter, die zum tausendsten Mal da oben rumkrauchen. Was kann denn der Roboter dafür, dass er kein Mensch ist? Nein, andersrum. Was kann der Mensch dafür, dass er kein Roboter ist? Ja, der Roboter kann ja nichts für, aber ich finde es scheiße, ich finde es langweilig. Es langweilt mich. Also natürlich wäre mein Excitement-Faktor auch natürlich größer, wenn es auf dem Mars jetzt menscheln würde. Klar, ich denke, die Faszination wäre für alle noch größer als sie im Moment ist, aber im Chat werden hier auch gerade so ein paar Sachen genannt, wie schwieriger mit einem Menschen, teurer mit einem Menschen. Das kann ich schon alles nachvollziehen und trotzdem finde ich das schon eine geile Sache mit dem Roboter da oben. Ja, weil das kenne ich doch alles schon. Ich weiß doch, Ach, wie da gar nichts kennst du aussieht. doch. Ey, hör mal, der macht doch da ganz neue Aktionen. Ach, was macht er denn? Der bringt wieder ein bisschen Dreck von da oben mit, ja, und macht ein paar Bilder. Na toll. Na Und was ist, super. wenn jetzt dieser Scheiß-Roboter die Spuren von Leben auf dem Mars findet? So, dann bist du doch mit der Erste, der jubelt. Nee, aber wissen wir doch schon, dass da oben kein Leben existieren kann. Das wissen wir doch. Da Ja, nein, sind ich wir uns dachte nicht doch. jetzt, aber in der soll doch, wenn ich es richtig verstehe, soll das Ding doch danach gucken, ob vielleicht früher Leben auf dem Mars möglich war oder sogar existiert hat. Ja, das wird er aber nicht finden, weil das kann nicht die Mission sein, denn man ist sich ja darüber einig, dass wenn dort mal Leben existiert haben sollte, dass diese Spuren jetzt nicht mehr auffindbar sind, weil der Mars die ganze Zeit unter einem Dauer-Gamma-Bombardement steht, was alles organisch-stoffliche schon lange vernichtet hat. Der Planet ist so durchgeröntgt und die ganze Erde, das ist so torpediert, da ist nichts über, gar nichts, nada. Willst du mal ein Standard-Gegenargument haben? Immer. Das ist genauso, wie man sich sicher war, dass diese ganze Geschichte hier mit Troja komplett erfunden, erlogen und eine Geschichte war und es deswegen überhaupt keinen Sinn macht, auch nur ich weiß gar nicht, was der Vorgänger der Drachme war, eine Altdrachme da rein zu investieren, um danach zu finden. Und dann macht das so ein verrückter Deutscher doch. Und ja, was findet der Typ? Ja, der findet genau das, was, ja gut, nicht genau das, aber zu einem großen Teil das, was Homer beschrieben hat. Und ich finde, dass wir über den Mars, ebenso wie über die Tiefsee, noch sehr, sehr wenig wissen. Und ich finde, über all das, wo wir wenig wissen, sollten wir mehr drüber wissen. Das ist alles keine Frage. Ich wehre mich ja auch nur dagegen, dass wir jetzt schon so oft eine Sonde dahin geschickt haben und Ja, gut, nicht ich ja einfach. nicht, die Amis, also vielleicht können wir es so sagen, das sind ja bisher die Amis gewesen. Ich würde mir multinationale Missionen wünschen. Gut, bin ich direkt bei dir. Bin ich direkt bei dir. Ja? Und es ist mir einfach zu spannend. Ich möchte eigentlich noch. Ich habe schon die Mondlandung nicht erlebt. Ja? Und seit der Mond. Mal anders. Du kannst doch mal davon ausgehen, das hätten wir jetzt noch Kalten Krieg. Ja, dass die schon fünfmal da oben gewesen wären auf dem Mars bemannt. Der Kalte Ja gut, Krieg hat aber wir hatten. alles. Ja, aber wir Das war haben alles keinen gut. Kalten Krieg und ich bin da sehr froh darüber, dass wir keinen Kalten Krieg mehr haben. Also natürlich zahle auch ich ungern den Solidaritätszuschlag, wenn ich sehe, wie Oberhausen vor die Hunde gegangen ist und parallel ich drüben Städte sehe, die total toll renovierte Innenstädte haben. Aber das ist ja eine ganz andere Thematik. Nee, eigentlich ja nicht, weil durch den Kalten Krieg ist es uns gelungen, als Menschheit, ja, zum Mond zu fliegen. Bemannt. Das ist uns Ja dadurch gut. gelungen. Und kurz davor hätten wir uns bei der Kuba-Krise fast selbst platt gemacht. Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber jetzt sind wir eben da, Ja. wo wir nichts mehr haben. Ja, wir haben einfach jetzt im Moment kein bedrohendes Szenario. Und die NASA macht meiner Meinung nach seit 1997 einfach easy going. Ja, schickt da immer wieder so ein paar lustige Roboter hoch und so ein paar Rover und dann ist auch gut. Das will ich nicht. Ich habe die Mondlandung schon nicht mitbekommen. Jetzt möchte ich doch wenigstens in meinem Leben noch erleben, dass Menschen bemannt dort landen. Das würde ich gerne erleben. Und Ja, aber hast du ich das denn schon mal den Leuten geschrieben, die was dran ändern können? Hast du mal an den US-Senat geschrieben oder an das Europäische Parlament oder an deinen EU-Abgeordneten, dass du gesagt hast, hier nimm meine Kohle, die ich an Steuern jeden Monat viel zu viel abdrücken muss und steck sie in die Weltraumforschung? Nein, du. Nee, aber ich finde das ja auch geil mit dem Curiosity-Ding. Ja, So. ich finde es wirklich, na, es ist echt nicht mehr geil. Das langweilt mich leider wirklich. Ich weiß, dass Grundlagenforschung im Weltraum, das ist alles wichtig. Das brauchen wir auch alles, gar keine Frage. Und Teflon ist total Banane, weil Teflon gab es auch schon vorher. Das ist alles schon klar. Ja? Und die Errungenschaften, die wir dadurch haben, auf der Erde, dadurch, dass wir halt generell Weltraumforschung betreiben, das will ich alles nicht kaputt reden. Nur, ich möchte einfach nicht mehr erleben, dass so ein beschissener Scheißroboter da oben landet und mir Bilder zeigt, die ich sowieso grundsätzlich schon kenne und wieder Dreck mitbringt, den ich auch grundsätzlich halt schon kenne. Ich möchte wirklich, dass Menschen dort oben, weil ich glaube auch, ich meine, das hört sich jetzt pathetisch an, aber ich glaube, dass wenn Menschen, egal welcher Nation, auf dem Mars landen, dann glaube ich, dass wir in dem Moment, wo sie dort sind und alle Menschen sich das anschauen, so wie bei der Mondlandung wahrscheinlich, ja, dann glaube ich, dass wir einen Schritt zum, ich will nicht sagen Weltfrieden oder so, das will ich alles nicht sagen, aber dass wir einen Schritt als Menschheit weiter sind. Weiter, als wenn so ein scheiß Rover da landet. Ich habe was gegen Roboter. Herr Bartoschek. Herr Bartoschek, ist gerade. Also klar, stelle ich mir auch eine bemannte Mission zum Mars, also gerade als Psychologe, viel spannender vor als ein Roboter. Ja. Und der Chat weist darauf hin, dass es sein kann, dass Menschen vielleicht das gar nicht unbeschadet überstehen können im All und so. Das, glaube ich, ist alles lösbar und wird kein Problem in Zukunft darstellen. Da bin ich einfach hinreichend menschheitsgläubig, dass ich glaube, wo Probleme sind, die werden wir lösen. So, aber und ich sehe auch, dass die NASA, da gebe ich dir recht, nicht so viel Geld kriegt, wie sie kriegen sollte und dass es sehr schade ist, dass nicht mehr so viel reingeballert wird, wie zu der Zeit, als wir noch Kröten waren, sage ich mal so, in den frühen 80ern, ne? Richtig. Und trotzdem bin ich jedes Mal, sage ich dir ehrlich, baff, wenn ich ein Foto sehe von der Erde aus dem All, wenn ich Fotos von der Oberfläche eines Planeten sehe, wenn ich neue Daten habe, allein nur Daten, beispielsweise, das kam ja auch gerade im Chat über den Jupitermond Europa. Weißt du, so, man liest 2010, ne, von, war das Arthur C. Clarke? Ich glaube, ne? Ja, Äh, ja, wo, ja. wo der, wo dieser Jupitermond Europa so eine zentrale Rolle spielt und auf einmal ist das ein Kandidat für Leben im All. Und ich Ja, mache mir da ganz natürlich. fantastische unnaturwissenschaftliche Gedanken auch, wie das aussehen könnte. Und Ne, ist ja auch geil. Das ist ja alles geil. Aber es geht mir wirklich im Prinzip um eine weitere Sonde, die meiner Meinung nach nicht hätte sein müssen. Das hätte nicht sein müssen jetzt, diese Sonde. Ich kann nicht abschätzen, wie groß die Wichtigkeit der einzelnen Daten, die Curiosity sammelt, für zukünftige bemannte Missionen ist. Das kann ich nicht. Aber mir tut der Satz immer weh, das hätte nicht sein müssen zur Forschung, weil Grundlagenforschung muss eigentlich nie sein, weil genau das zeichnet Grundlagenforschung aus. Sie hat keinen Nutzen und sie hat keinen Effekt. Sie ist Grundlagenforschung. Und das ist gut. Ja, aber mit, das musste nicht sein, meine ich einfach nur, ich hätte gut damit leben können, 10 Jahre zu warten und mit dem weiteren gesammelten Geld auf 10 Jahre dann wirklich eine bemannte Mission dahin zu schicken. Ich glaube, das hätte gefühlt, ich meine, ich kann das ja auch nur laienhaft einschätzen, weil muss ich ja Gott sei Dank auch nicht kennen. Ich kenne nicht den Aufwand dahinter. Das kenne ich alles nicht und ich weiß nicht, was es kostet und ich kenne auch die Risiken ins Detail nicht. Aber wünschen, es geht ja nur um einen Wunsch, den ich formuliere, würde ich mir das schon. Und deswegen finde Können wir ich. dann nicht den Konsens finden, dass du dir eher gewünscht hättest, dass jetzt eine bemannte Mission gelaufen wäre, als dass du diesen armen Roboter beschimpfst? Na, ich beschimpfe ihn nicht, er langweilt mich nur. Aber sonst gebe ich dir recht. Aber Curiosity langweilt mich. Okay. Curiosity, damit denke ich, können alle leben, dass Curiosity dich langweilt und die anderen 99,5% der Weltbevölkerung. Nicht, aber die Stimme, die du sagst, ist ja nicht neu. Ist ja, wobei du argumentierst ja anders. Es gibt ja viele Leute, die argumentieren, dass Curiosity deswegen scheiße ist, weil wir ja so viele andere Probleme hätten, wo man das Na, das ist Geld Quatsch. besser gebrauchen könnte. Na, das ist Quatsch. Es geht mir ja wirklich nur darum, dass ich mir wahnsinnig gewünscht hätte, dass jetzt in naher Zukunft irgendwann bemannte Raumfahrt zum Mars stattfindet und Curiosity für mich in dem Punkt einfach langweilig ist. Ja, Curiosity ist eine Spaßbremse und die langweilt mich. Wir werden bemannte Marslandungen noch erleben. Glaube ich nicht. Nee, Doch, glaube ich leider nicht. garantiere ich dir. Also, wenn Däniken recht hat, dann, was war das? Ich müsste nachschlagen. Ich glaube, 2080 hat er damals prognostiziert. Das werden 2080. wir. Das hat er, glaube ich, prognostiziert, ja. Wir Und sind ich meine, fern. Johannes von Butler hat, glaube ich, auch sowas um den Dreh prognostiziert. Ach, hör mal, knapp über 102 werde ich. Das ist kein Ding, erlebe ich. Ja, dann hast du aber einen gesunden Lebenswandel vollzogen. Nee, das nicht, aber bis dahin ist die Medizintechnik so weit, dass selbst ich mit meinem Lebenswandel 110 werde. Und Nein, alles also nur erst wegen. ich glaube, wir werden das erleben. Ich glaube, wir werden Marslandung erleben. Und weißt du, das Geile an solcher Sache ist, was Curiosity jetzt macht, auch wenn das völlig daneben ist, was ich jetzt sage, was machen wir denn, wenn dieses Viech da durch die Gegend rollt? Und auf einmal dann außerirdisches Artefakt findet. Dann ist das Geschrei groß. Und dann wart mal ab, wie viel dann auf einmal an Geld reingeballert werden würde, wer als Erster da oben ist, um sich das Ding anzugucken. Ja, aber wäre es nicht geiler, wenn jetzt ein Mensch schon das in der Hand halten könnte, anstatt wieder 2,5 Jahre, weil die Zeit dahin, die verkürzt du ja nicht. Also 2,5 Jahre brauchst du dahin. Ja, So. Und wenn die jetzt also. was finden würden, würde es nochmal mindestens 3 Jahre dauern, bis wir es dann wirklich sehen als Menschen. Wenn es klappt. Kommt ja auch dazu. Also, nochmal, ich hätte auch gerne jetzt lieber einen Menschen auf dem Mars als einen Roboter. Da stimme ich dir zu, aber dann ist das halt so. Ach. Artefakt ist übrigens, glaube ich, ein gutes Stichwort. Echt? Ja. Also du meinst doch bestimmt, dass da jetzt das Marsgesicht dann da mit dem Rover gefunden wird. Ja, das Marsgesicht hatten wir schon vorhin von unseren Hörern erklärt. Jessica Simpson, ne? Ja, genau, ja. Goldfisch und so. Ja, also das Marsgesicht, ich weiß gar nicht, ob das allgemein da draußen bekannt ist, ist eine Felsformation, die von, ich weiß gar nicht, wer das gefunkt hat. War das eine der Viking-Sonden? Ja, das war 76, die Viking. Okay. Die hat dieses Face on Mars eben gefunkt. Und das sieht tatsächlich, braucht man gar nicht drum herumreden, das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Gesicht. Und deswegen hat es auch den unglaublich überraschenden Namen Marsgesicht bekommen. Und die Idee, die dahinter stand in vielen Büchern, ist die, was ist die sinnvollste Art, um einer Nachwelt zu zeigen, dass irgendetwas Riesiges existiert hat? Machen wir auch, wir haben ja die Freiheitsstatue. Ja, genau, wir kennen das aus Planet der Affen, ne? Freiheitsstatue mit dem Kopf raus. Noch besser aber Stein. So, da soll eben in Stein gehauen worden sein, ein Gesicht. Und was dieses Gesicht soll und wo es herkommt, darüber haben viele Autoren, wenn es denn ein Gesicht ist, ne, also meine lieben Hörer, ne, wir sagen nicht, da ist tatsächlich ein Gesicht, darüber gerätselt. Ich habe als Buchtipp, das habe ich in einem verwinkelten, um das hier mal ein bisschen spannend zu machen, in einem verwinkelten Buchladen in einem kleinen Dorf in Irland mir gekauft für einen Euro. Das heißt Martian Genesis. Die Extraterrestrial, wunderbar. Die außerirdischen Origins of the Human Race von Herbie Brennan aus dem Jahre 98. Und Herbie, wie ich diesen Autor mal oder diese Autorin mal nennen mag, Herbie geht da echt ins Detail und vermisst dieses Marsgesicht und weist nach oder glaubt nachzuweisen, dass das, und das ist eine These, die relativ verbreitet war eine Zeit lang, das Marsgesicht exakt die Konturen der Sphinx darstellt, die ja wiederum eines der letzten Bauwerke der Überlebenden von Atlantis sein soll. Schöne Vorlagen. Ich gehe zeitlich ein bisschen zurück. Dein Buch war von 98? Warte mal. Reprinted 98. First Edition steht jetzt hier leider nirgends. Aber das, was ich hier in der Hand halte, ist von The Rival. Ja, ist von 98. Also First Publishing 98, ja. ich habe in meiner Recherche den Richard Hoagland gefunden, der die Kiste da auch vermissen hat, vermissen, ver, vermessen hat. Der hat aber etwas Abgefahreneres noch getan. Der hat das NASA-Bild, wenn man bei Google Bilder übrigens nach 35A72 sucht, ja, 35A72 in der Google Bildersuche, da findet man das Marsgesicht auch sofort, weil das der NASA-Name ist. Und der hat noch eine weitere Aufnahme im Archiv der NASA gefunden, nämlich 70A13. Ja, 70 und A 13. ja, 70A13. Das hat er da gefunden. Und er hat diese beiden Bilder gespiegelt, dann von der linken zur rechten Seite aneinander geführt und nochmal gespiegelt. Ja, nochmal, genau, nochmal gespiegelt. Und dann geschah das Unglaubliche. Es erschien ein Löwenkopf. Und dieser Löwenkopf ist bekanntlich der Kopf der Sphinx. Und der Das. Löwe ist bei die Chroniken von Narnia ja auch Jesus. Bei Alice im Wunderland gibt es auch Jesus. Aber Und kein Buddha. Löwen. Aber eine Katze. Und Ja. die Katzen stammen ja unmittelbar vom Löwen ab. Das ist ja. Wobei die Katze in der Realfilmverfilmung von Whoopi Goldberg gespielt wird, die wiederum Afroamerikanerin ist. Und da schließt sich der Kreis, denn in Afrika liegt die Wiege der Menschheit. Und die Löwen in der Savanne. Richtig. Und in der Bibel heißt es, glaube ich, auch, wo Löwe und, wie heißt das denn, wo Löwe und Lamm zusammen spielen, ne? Ja, und Hase und Igel sich gute Nacht sagen. Ja, das ist dann wiederum Sauerland. Das Ja. Sauerland ist die eigentliche Wiege der Menschheit. Auch da ist unklar, ob dort wirklich, ist egal, ich möchte mich jetzt hier nicht mit dem gesamten Sauerland anlegen. Ja gut, da wohnen ja nur ein paar. Heinrich Lübke kam auch aus dem Sauerland. Ach echt, merkt man gar nicht. Ach. Ja, die alte Liebe. Ach, da habe ich gar nicht erlebt. Ja, also Face on Mars, Auflösung von dem ganzen Rio. Ja, ist ein, hat der Herr Lesch, hat das in einem, ich reiche das für die Shownotes auch nach, der Herr Lesch hat in einem Was ist dran am Marsgesicht? Hat er, also er besitzt ja wenig Scham dabei, wenn er sowas sagt, aber er hat gesagt, das ist einfach nur, hat er gesagt, Schrott oder Dreck? Ich weiß es nicht, aber eins von beiden hat er gesagt. Ja, es ist halt nichts. Es ist eine optische Täuschung, bedingt durch die Aufnahme, die halt die Viking gemacht hat. Es ist wirklich nur eine, leider Gottes, eine optische Täuschung. Und es gibt auch andere Bilder desselben Bereiches mittlerweile. Ich habe ehrlich gesagt, mich hat dieses Marsgesicht lange Zeit echt beschäftigt, bis dann diese neuen Bilder da waren und man wirklich sieht, es sind einfach interessant fallende Schatten, zusammenkommend mit einer komischen Lösung. Und ja, wie du auch sagst, leider ist da nichts dran, sondern bisher suchen wir noch unsere anderen Spielpartner, um sagen zu können, wir sind doch nicht alleine. Es gibt andere, die Ah, mit uns spielen wollen. wobei wir haben ja noch in petto die Pyramiden. Die haben wir ja Auf auch dem noch in Mars. petto. Auf Auf dem Mars. Mars. Die Ja. Marspyramiden. Die sollen dort sich ja auch befinden. Und zwar gibt es eine, das ist in der Nähe, das ist ja alles, worüber wir gerade sprechen, im, ach, wie heißt denn die Region da auf der, Sidonia. Ja, in der Sidonia-Region. Sydonia, Nia, da gibt es dann auch Pyramiden. Und dieses Spannende daran ist allerdings, dass der Herr Hoagland, hat nämlich mit modernster Computervermessungstricktechnik hat herausgefunden, dass die alle von dem Mars-Nordpol aus um 19,5 Grad abgewandt sind. Und das heißt, Und jetzt kommt der Rückschluss, den er auch, den er gezogen hat. Das Düdü, genau, das Düdü auf Mauna Loa, Hawaii. Da gibt es einen Vulkan. Und dieser Vulkan besitzt genau 19,5 Grad von unserem Nordpol. Er schließt den Rückschluss, alle Kraftquellen auf jedem Planet haben 19,5 Grad Nord oder Süd. das ist mir neu. Und okay, jetzt kommt eine ganz blöde Frage. Und? Genau, und das ist wieder das, was wir auch schon im Piloten hatten. Genau. Und jetzt? Ja, das ist es einfach. Was hat das für uns jetzt? Was bringt uns dieses Wissen? Ja? Es bringt Ich nichts. meine, okay, ich habe das jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht gelesen. Würde das bedeuten, dann sieht dieser Autor das als natürliches, universelles Prinzip an? Oder sagt er, das ist von einer außerirdischen Rasse überall kosmologisch weit so eingerichtet? Naja, also es ist ein universelles Gesetz, ja, Wie die was er halt Schwerkraft. beschreibt, wie die Schwerkraft, genau, die halt immer gültig ist im gesamten Universum. Aber, und jetzt kommen wir zum Casus Knactus, der wirklich spannend ist. Er vertritt eine ganz, ganz, ganz interessante These. Bist du bereit für seine super These, die er hat? Ich habe gerade noch einen Schluck Budweiser getrunken und bin für seine These, denke ich, bereit, ja. Dann öffne ich mir eben ganz kurz, zur Feier des Tages gibt es nämlich polnisches Bier, und zwar Dusseldowi. Das ist das wirklich so? Das ist ein Schwarzbier. Dusseldorf? Ja, ein spanisches, ein polnisches Wie Schwarzbier. schreibst du das denn? Dwuse, nee, gar nicht wahr, Dwuselodowy. Wusler, kenne ich nicht. Ja, okay. Übrigens gebraut in Warka, 1478. Ja, auf jeden Fall. Seine These ist, So alte Flaschen besitzt der Herr Riot. ja, Ja. natürlich, vom Flettergeld kaufe ich mir immer Genau. Genau. diese Wo edlen andere Tropfen. sich Edelweine kaufen, sagst du so. Wie heißt denn ein Bierkellner? Gibt es das eigentlich? Gibt es Bierkellner? Ich habe einen getroffen. Wenn wir kurz abschweifen, ich habe einen getroffen. Da habe ich gedacht, die stehen bald. Ich in Berlin, ne? Ich im Getränkemarkt, ich ja Bierfan, ich dahin gesagt, hör mal, hast du so ein mildes Schwarzet? Und er kommt, geht mit mir von Kiste zu Kiste und kredenzt mir diese Bierflaschen auf dem ausgebreiteten linken Oberarm liegend, mit dem Etikett zu mir gedreht und preist mir Flasche für Flasche an. Da habe ich gedacht, Respekt. Ich habe mich dann übrigens für Porter Schwarz entschieden, nicht Kirsche, Porter Schwarz und Einstein. Ein physikalisch einwandfreies Bier. So heißt es auch. Porter Schwarz, liebe Kinder da draußen, könnte wiederum ein Prostituiertenname sein. Ja, okay, entschuldige, aber wir warten spannungsvoll. Also es ging um die Frage, Alter, was ist die unglaubliche Wahrheit hinter dieser 19,5 Grad Ausrichtung sämtlicher Energiequellen auf sämtlichen Planeten? Gut, dass du mich fragst. Es ist so, nicht nur die 19,5 Grad, sondern das Marsgesicht und die Pyramiden sind durch uns erschaffen worden auf dem Mars vor langer, langer, langer Zeit. Wir waren nämlich schon mal auf dem Mars und haben damals dort gebaut. Ich sehe die Schlagzeile. Wir sind Mars. Meine lieben Freunde aus der Redaktion, ne? Solltet ihr überlegen, diese Schlagzeile tatsächlich dann zu bringen? Ich melde hiermit an, ich habe sie erfunden. Wir sind Mars. Ja, ist wirklich so. Ist eine ganz verrückte These. Ist eine Das ist ganz ja im verrückte Prinzip These. Panspermie, ne? Also Panspermie, aber dann eben mal andersrum, ne? Eben, eben. Wir sind die Aliens. Eben. Eben. Und das fand ich eigentlich relativ spannend. Und leider habe ich noch keine Literatur von ihm gefunden, aber ich werde sie mir natürlich versuchen zu besorgen, weil die Theorie und die Herleitung dieser Theorie interessiert mich natürlich maßgeblich. Maßgeblich. Maßgeblich. Ich überlege gerade, ob in Mission to Mars von Brian De Palma nicht auch das die Quintessenz war. War das das, wo der in dieser Pyramide reingeht und das schäbige Alien kommt und so? Nee, das ist Alien vs. Predator, was du meinst. Brian De Palma, da gehen die in das Marsgesicht rein Ja, und da und drin ist so ein haben doofes die. Alien. Nee, den. Ja, aber kein doofes Alien. Nettes Alien, das. Du kannst doch nicht einfach alles irgendwie dissen, was nicht menschlich ist. Ey, das sieht voll scheiße aus. Das ist voll glibberig und sieht einfach scheiße aus. Also eins ist mal ganz klar, Alter. So sehen keine Außerirdischen aus. Auf gar keinen Fall. Hast du The Abyss gesehen? Hast du, jetzt habe ich vergessen, wie der Film heißt, scheiße. Hier, wie heißt der, wo die Außerirdischen auf der Erde sind? Ist eine gute Clerks heißt Beschreibung, er. ne? Nein. Lawrence. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hier, wo da auch hier Außerirdische raus und Außerirdische go home und Ach, District 9. District 9. Ja. Vielleicht Gatling. sehen, ja, vielleicht sehen die so aus. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass diese relativ insektenartige Art, Aliens darzustellen, nur eine Trenderscheinung ist. Ach so, und so glibberig wie das andere Fieder aussah, ist kein Trend, oder was? Genau. Das hast du ganz gut zusammengefasst eigentlich, ja. Ey, das ist Ja. total Mainstream, wie das Viech aussah. Schwarze Augen, klein, hager und glibberig. So Ja, irgendwie so. aber Mainstream ist doch das Prinzip der Evolution. Ja, eben. Was Genau. Erfolg bei der Mehrheit hat, setzt sich durch. Insofern. Ja, aber Oh, so aber sehen mir die wird nicht gerade aus. geschrieben, der Stream sei tot. Kann mir mal kurz jemand ein Ja geben, wenn er uns noch hört? Also, das kann überhaupt nicht sein. Also hier schreiben gerade vier unterschiedliche Leute, dass der Stream weg ist, dass Oh, der ja, Stream ruckelt. das stimmt. Der Stream ist tatsächlich, oder? Wir sind zurück, sagt hier gerade jemand. Es geht Mhm. jetzt weiter. Mhm, Und wir sind okay. bei Alien 2. Jetzt hatten wir, ach, lass uns das nicht wiederholen. Wir hatten hier ja gerade ganz kurz die Weltformel dargestellt, die Einsteinsche Relativitätstheorie mit allen Phänomenen der Quantenphysik in Einklang bringt. Aber ich denke, das können sich unsere Hörer auch so denken. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen, oder? Weißt du, wenn auf einer Flasche Bier, was Einstein heißt, auf der Rückseite steht, relativ lecker, ja, dann weißt du, dann weißt du, es ist ein tolles Bier. Ich wollte das gerade so mal eben einwerfen. Weißt du, wann du auch weißt, dass es ein lecker Bier ist? wenn es aus Polen kommt und ich kann es nicht aussprechen, heißt. Oder aus Tschechien kommt. Und der untrüglichste Nummer 1 Hinweis, dass du ein gutes Bier in Händen hältst, es steht vorne Budweiser drauf. Das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier. Nein, das ist mein Bier, deswegen trinke ich das ja hier. Ja, aber. Oh, Ja, ich hab's gehört. Bar. da war er. Also wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei der Frage, ob ich hatte die These vertreten, dass Evolution die Unterstützung des Mainstream ist. Und du gesagt hast, es ist dir egal, du lehnst trotzdem diese glibbrigen, großglubschig-äugigen Aliens ab, so wie du auch Mars-Fahrzeuge ablehnst. Ja, darauf können wir uns einigen. Und ich nicht, genau. Genau. Ich bin dafür. Im Übrigen gibt es doch den, finde ich auch immer geil, dass die alle Professorentitel haben, den Professor Stanley McDaniel. Der hat irgendwann in den 90ern den McDaniel Report rausgebracht und hat ganz klar gesagt, wenn die NASA jetzt Außerirdische finden würde, dann gäbe es keine Förderung mehr. Ach so, und deswegen, aha, Ja, das ja, ist ja. eine ganz andere Richtung, ja. Ich werde mal versuchen, den McDaniel Report irgendwo zu bekommen, weil auch da würde mich interessieren, wie er dann auf diese absurde These kommt. Was mich viel mehr fasziniert daran, das habe ich mir heute auch bei einer anderen Meldung gedacht, ist, dass all diese Herren mit Professorentiteln und Geld ausgestattet sind, während ich noch nicht mal meinen Doktortitel führen darf und jeden Monat rechne, ob mein Einkommen reicht, um entspannt in den nächsten Monat gehen zu können. Das ist so eine Sache. Ich habe heute die Nachricht gelesen, mal ganz kurz off-topic. Ich habe das bei Grenzwissenschaften aktuell gelesen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die High-End-Quelle. Aber ich habe da heute gelesen, dass ein Prof 5 Millionen von einer Stiftung kriegt, um das Leben nach dem Tod nicht nur zu beweisen, sondern sogar zu erforschen. Aha. Und dann denke ich mir, weißt du, ich gehe zu Gottschalk, um irgendwie 5.000 € zu kriegen. So. Und der Kerl kriegt nur eben 5 Millionen. Weißt du? Also das ist. Irgendwas läuft doch schief in unserem Parawissenschaften-Finanzierungssystem. Ja gut, hier der dieser Wunderheiler De Deus. Ja, der ist ja von der EU-Kommission sogar abkommandiert worden, um Fernheilung zu erforschen, auch für ein paar Millionen. Aber was mache ich denn falsch? Ich bin offen, ich bin ergebnisoffen, ich bin erst einmal zu allen nice, ich kann ganz gut schreiben, würde ich sagen. Ich stelle mich auch selber da, so, ecke damit bei hier und da sogar auch an. Warum kriege ich die Kohle nicht? Das kann ich dir sagen. Du müsstest arglistig, arglistig, betrügerisch, verlogen, faschistoid und euthanasistisch drauf sein. Dann kriegst du die Kohle nur so zugebuttert. Ja? Entwickle einfach ein Programm zur Bevölkerungsreduktion mit Orgon. Und glaube mir, das Geld kommt. Bevölkerungsreduktion durch Orgon. Nee, ich weiß nicht. Bevölkerungsreduktion, du musst, glaube ich, dann eher von Optimierung sprechen. Ich glaube, Bevölkerungsreduktion geht zu sehr in eine Richtung. Weißt du, ich spreche es nicht aus jetzt hier, Nee, aber ich glaube einfach, dass du einen aufklärerischen Auftrag verfolgst und diesen aufklärerischen Auftrag, damit bist du auf der falschen Spur. Das ist einfach die falsche Spur. Du darfst nicht aufklärerisch unterwegs sein. Je dogmatischer du ein Thema angehst, desto mehr Zulauf wirst du bekommen. Stell Dogmen auf, die nicht hinterfragt werden dürfen. Aber dann müsste ich ja meine Religion verraten. Dann dürfte ich ja nicht mehr Diskordianer sein. Als Diskordianer. Nenn mir einen reichen Diskordianer. Tja, siehst du? Zeit abgelaufen. Der Papst ist ja auch ein Papst, wenn auch kein diskordianischer Papst. Der ist aber kein Diskordianer. Aber der nennt sich ja auch Papst, auch wenn er kein Diskordianer ist. Ja, aber das zählt nicht. Es gibt keine reichen Diskordianer. Hier kommen gerade ein paar gute Hinweise im Chat. Ich soll einfach überheblich grinsen und alle Hände schütteln, die in der Nähe kommen. Das mache ich. Und ich grinse sogar dann in jede Pressekamera. Aber ich glaube, ich werde über diese Dogmen-Sache auf nochmal nachdenken. Vielleicht Mach muss ich mal. Wirklich dogmatischer werden, und zwar nicht den Dogmen anderer folgen, sondern selbst Dogmen so formulieren, als wären die aus uralter Tradition mir wieder offenbart. Dass, wenn du an diesem Punkt bist, ich channel dir auch ein Mantra, relativ kostengünstig. Ich habe ja mittlerweile jetzt Aushilfen. Ich höre gerade so ein Knacken. Hörst du das auch? Jetzt ist es wieder weg. Das bin da? Jetzt ist es wieder weg. Entschuldige. Jetzt bist du ganz weg. Jetzt bist du wieder da. Ja. Ich würde ja auch dann für deine Dogmen ein Mantra channeln. Ja. Und ich habe ja mittlerweile Aushilfen eingestellt, die Mantren halt channeln. Und dann kannst du die als Dogmen einfach verbreiten. Ist nicht schlecht. Die Aushilfen jetzt? Nein. Als verbreiten? Nein, die Mantren, die Aushilfen channeln. Die landen immer wieder im Bereich der Prostitution. Ja, heute hast du es damit, oder? Ich? Du redest diesen Schweinkram. Vielleicht solltest du, überlege dir, ob du Pimp wirst oder so. Pimp my Pimp. Wäre auch eine interessante Serie. Alternativ haben wir noch die Musikkarriere für dich auf dem Tisch liegen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber hier wird gerade auch noch über Chemtrails gesprochen. Da wollte ich noch einen Satz zu raushauen, weil ich gucke gerade auf die Uhr. Ich wollte einfach nochmal eben raushauen, dass ich in den letzten 2 Wochen maximal irritiert war. Du hast es ja auch mitbekommen, ne? Habe ich. Weil ich auf sauberer-himmel.de dargestellt wurde als jemand, dessen, ich kriege das gar nicht wirklich hin, dessen Studium von skeptischen Organisationen bezahlt wurde und der jetzt als bezahlter Journalist seine Texte verbreitet. Und das Witzige an der Sache ist, dass ich mich noch nicht einmal gegen Chemtrails bisher geäußert habe. Ich habe lediglich einen Artikel verfasst, der bei der im Gewupp-Blog dann war und was mich echt freudig irritiert hat, von der Taz rezipiert wurde, wo ich einfach hinterfragt habe, ob wir vielleicht der Künstlerin Unrecht getan hat, die an dem Bauzaun des Bildungsministeriums in Berlin die Schüler hat dranmalen lassen, inform yourself about Chemtrails, so, das habe ich nur angemerkt und das wurde mir dann schon als aufklärungsfeindliche Gesinnung im Sinne der Chemtrail-Gläubigen ausgelegt und das fand ich. Irgendwie hat mich das geehrt, weil das hatte ja was von Ritterschlag, aber ich fand das so gemein all den Leuten gegenüber, die wirklich viel und gut recherchiert haben zu Chemtrails. Ich denke beim Twitter zum Beispiel an den Freizeittiger, aber auch an ganz, ganz viele andere bei Psiram und so weiter, die sich ja wirklich und klar und gut und deutlich gegen Chemtrail, Holm Hümmler zum Beispiel, den ich extrem schätze, die sich positioniert haben und ich positioniere mich gar nicht und werde namentlich genannt. Aber das ist doch schon mal ein guter Einstieg, oder nicht? Ja, der Einstieg wofür? Kommt jetzt wieder diese Dogmen-Nummer? Das weiß man ja nicht, aber guck mal, es ist schon so, du sprichst dich weder dafür noch dagegen aus und schon wirst du halt erwähnt. Das ist ein guter Weg. Glaubst du, so ging es allen Religionsgründern? Die haben gar nichts gesagt und wurden in eine Ecke gesteckt? Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ja, ich glaube schon. Glaubst du, Jesus hat gesagt, irgendwie steinig diese Frau oder auch nicht so, ist mir ehrlich gesagt so egal? Und dann wurde gesagt, der hat gesagt, steinig die nicht? Ja, so würde ich das sagen. Es klingt immer so fatalistisch, wenn du das sagst. Jesus. Das hast du schon mal drauf. Also das ist schon. Wir machen das. Wir coachen dich da. Das ist super. Das ist total super. Das ist super. Wir werden das machen. Aber für heute, denke ich, lösen wir erstmal auf, dass wir sagen, an diesem Marsgesicht ist nichts dran, auch an diesen Pyramiden habe ich dann an anderer Stelle gelesen, das sind auch keine Pyramiden, ne, aus anderen Perspektiven. Nein, das ist gar nichts. Das ist einfach nur Schrott und Mist. Mist. Wobei, was ich wirklich faszinierend finde, das ist aber so eine private Haltung, ich finde schon faszinierend, dass die Form der Pyramide global Verbreitung gefunden hat, auch unter Kulturen, die sich unseres Wissensstandes nach nicht austauschen konnten. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, die konnten sich austauschen. Über Chemtrails. Nein, ernsthaft, Nee, wie? nee, ernsthaft. Ich glaube über Schifffahrt. Also ich glaube, die haben maximal Schifffahrt betrieben. Das behaupte ich. Mexiko und Ägypten? Meinst du ernsthaft? Ich kann es. Es ist nur eine Vorstellung. Also es ist jetzt überhaupt gar kein, nicht in irgendeiner Art und Weise geahndetes Wissen. Ja? Aber Ja. ich glaube, also ich weiß zum Beispiel, oder zumindest habe ich es gelesen, dass die, ich meine, es waren die Inka. Ich meine, es waren die Inka, dass die schon hier Heißluftballons hatten. Und deswegen auch die Linien Ja. in der Ebene von Nazca entstanden sind. Also das habe ich auch gelesen, wobei das, was du da gerade zitierst, sind Befunde aus diesem relativ umstrittenen Zweig der Experimentalarchäologie, ne? Natürlich, natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass das, also wie gesagt, ich kann noch nicht bei der Quelle gerade aus dem Kopf dafür angeben. Aber in meinem Kopf, glaube ich, ist das wirklich so, dass die halt irgend, ja. Also ich glaube, das ist so, dass die irgendwelche Möglichkeiten hatten, sich untereinander auszutauschen, weil, wenn die es nicht konnten, ist mir der Zufall zu groß, dass die halt gleich gebaut haben. Oder An annähernd der gleich. Stelle, weil wir bei Glauben sind, und das möchte ich jetzt auch ganz klar betonen, weil wir bei Glauben sind, was ich glaube oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese Idee von Sheldrake mit den morphogenetischen Feldern da an so einer Stelle tatsächlich reinspielen könnte. Dass es also eine Idee gibt, die so mächtig ist, so groß ist, dass sie den Weg findet, dass sie zwischen Menschen ausgetauscht wird, unabhängig wo. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe kein wissenschaftliches Modell und ich habe vor allem kein Geld, weil ich zu undogmatisch bin, um das mal zu überprüfen. Aber in den Momenten, wo ich nicht streng naturwissenschaftlich unterwegs bin, gefällt mir die Vorstellung, dass es sowas geben könnte. Vielleicht sollten wir in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche, eine Sendung über morphogenetische Felder machen. Finde ich eine gute Idee, aber auch nicht. Ich sage dir auch sofort, warum. Ich lese momentan das Rezensionsexemplar von Sheldrakes neuem Buch. Ja. Und darin ist unter Androhung von, ich weiß gar nicht, Stockschlägen und Verbrennung und so, eine Sperrfrist drin für jeglichen Kommentar. Und ich habe mich gegenüber meinem Chefredakteur auch verpflichtet, mich daran zu halten. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn wir einfach darüber schnacken. Okay, wie lange ist die Sperrfrist? Ende September. Aber dann können wir sehr gerne mal über Sheldrake sehr ausführlich reden. Dann werden wir wahrscheinlich in dieser Ecke uns auch mit morphogenetischen Feldern einmal beschäftigen. Ich versuche übrigens in einem Anflug von Größenwahn derzeit zu gucken, ob ich zumindest ein Textinterview mit Sheldrake kriege. Oh. Das ist, also Sheldrake ist für mich der Einzige, der ernsthaft für mich noch zwischen den Parawissenschaften und Wissenschaften steht, der für mich weder Skeptiker noch Gläubiger ist. Und also das fände ich wirklich spannend. Also der Mensch heißt Rupert Sheldrake, weil der Chat gerade fragt. Und der ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Biologe von der Ausbildung her, hat ein, wie ich finde, sehr gutes Buch geschrieben, das auch sehr wichtig war. Und ich meine jetzt nicht das über die morphogenetischen Felder, sondern sieben Experimente, die die Welt verändern würden. Das Ja. finde ich deswegen so wichtig, weil Sheldrake selber vorschlägt, wie könnte man meine Hypothesen untermauern bzw. falsifizieren. Und das ist eigentlich ja genau das, was jeder guter Wissenschaftler machen soll. Insofern, ja, können wir gerne bei einem der nächsten Male drüber sprechen. Ja, also meine nicht vorhandene Kritik oder mein Lob, könnte man es an der Stelle auch nennen, ist einfach, dass er einfach was ganz Entscheidendes tut. Auch er, ja, wobei das auch wieder gefährlich ist, weil auch damit, also ich sage jetzt nicht, dass er Scientology nahesteht, aber er sagt halt nicht, das, was er sagt, ist wahr und richtig, sondern er ruft ja eigentlich dazu auf, dass es widerlegbar sein kann, wenn gewisse Gegebenheiten existieren würden. Ja, Und aber das ist ja genau Wissenschaft. Also, genau, ne, wenn das ich ist eine super. Hypothese habe, dann leite ich daraus beobachtbare Sachen ab und dann sollen die eben geprüft werden. Absolut. Also es ist ganz großartig und es ist auch eines der wenigen oder einer der wenigen Autoren, wo ich sage, da habe ich noch einen Platz frei. Ja, also Verstehe ich. das geht noch. Das geht noch. Ist nicht alles schlecht. Nein, das auf keinen Fall. Aber was schlecht ist, um vielleicht damit abzuschließen, ist ein Buch, das ich in den letzten 2 Wochen gelesen habe. Der Autor heißt Arik oder Eric Leavitt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das Buch heißt Die Illuminaten und ist eine klassische Zusammenstellung aller Hetzen gegen Kommunisten, Demokraten und Juden, die man so haben kann, meiner Meinung nach. Ich lese das Buch auch als eindeutig antisemitisch. Und wer sich das mal geben möchte, der solle sich dieses Buch wirklich kaufen, besorgen. Das Lustige daran ist, dass er nicht nur Spinnert schreibt und argumentiert, sondern so wie Scientology grün auf weiß, meine ich, druckt er blau auf weiß, zwar hellblau auf weiß, was die Lesbarkeit in diesem Buch unwesentlich verschlechtert. Ist natürlich also ich würde ihm jetzt direkt unterstellen, dass es einen Grund hat, warum er diese Farbkombination wählt. Kann ich jetzt nur ganz schlecht, also wieder auch nur laienhaft eingeschätzt. Irgendwas muss das ja auslösen beim Lesen. Also außer Unlesbarkeit. Irgendwas löst das Ja, mit Sicherheit aus. es löst das Gefühl aus, hier etwas Besonderes, Geheimes, ohne Scheiß, in der Hand zu haben, Ja, klar. weil das so ein gewisses Blaupausen-Flair hat, Ja, weißt davon das gehe ich schon. aus. Also, das. So als wäre das irgendwo abkopiert mit so einem Mini-Fotoapparat aus einem Bond-Film der 60er, weißt du? Ja, das die scheuen vor keinen Tricks. Deswegen musst du deine Dogmen auch auf Pergament drucken. Schreiben mit Feder. Pergament wäre natürlich nicht schlecht. Und Nur. dann mit Blut. Mit Jungfrauenblut. Ja, da suchst du aber lange, Ja, das ist kein Problem. Ich habe da eine gute Quelle hier. Ey, ich will gar nicht mehr wissen. Ist okay. Es ist völlig okay. Gut, okay. Ich habe letztens erfahren, wir erwarten ja Zuwachs. Ich habe erfahren, dass es tatsächlich Menschen da draußen geben soll, die Menschenplazenta essen. Plazenta? Heißt das Ding Plazenta? Ja, Ja, ne? das ist ja nichts Neues. Das ist ja Alter, sogar. mir war das sowas von neu und ich finde diese Forschung sowas Was? abartig und pervers. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, Ich Moment, habe mich auch geweigert, bisher das zu googeln. das ist ja Kult. Also es ist ja sogar so. In Deutschland weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube sogar in den USA kannst du die Plazenta tiefgefroren auch mit nach Hause nehmen. Erkundige dich Ja, doch einfach mal. genau das ist mir erzählt worden am Wochenende von einem befreundeten Skeptiker, die relativ viele Kinder haben, dass sie das auch mitbekommen hätten und dass Leute auch das dann eingefroren in ihren Tiefkühlschrank und so weiter tun. Ja. Sorry, ich halte mich, nee, ich weiß, ich bin gar nicht so tolerant, wie ich gerne tue. Ich bin an vielen Stellen sehr konservativ, aber ey, das finde ich ohne Scheiß, das finde ich richtig pervers. Ich weiß nicht, ich glaube, da kann man einen guten Salat auch mit Vorhäuten noch draus machen. Ich glaube, es ist okay. Ey, würdest du von deiner Frau die Plazenta snacken? Snacken. Tja, echt nicht. Na, die Frage ist falsch formuliert. Warum sollte, ja, warum sollte ich nicht von der Frau, die ich liebe, die ich küsse, ja, mit der ich auch sonst intim bin, warum sollte ich nicht dann das Intimste essen, was sie mir geben kann? Ich kann dabei nicht ernst bleiben, aber Liebe ich hätte Hörer, gern dein das war Gesicht der ein gesehen. Originalzitat des Kannibalen von Rothenburg. Wir wollten einfach hier auch einmal zeigen, dass auch abartige Formen der Sexualität normal verkauft werden können. Das ist Ihnen sicherlich aufgefallen. Der Herr Riot Burns meinte das natürlich nicht ernst. Ich hätte gerne dein Gesicht gesehen. Das sind ja so, das hätte ich jetzt gerne, dieses. Ich denke, es ist an der Stelle ganz gut, dass wir ein Podcast, kein Videocast sowas gibt. Ich denke, sowas gibt es bestimmt. Ja, doch, Es das kommen hier gibt's. gleich auch noch die Vorschläge, man könnte sich die auf den Kamin stellen oder so. Ja, meine lieben Freunde, dann esst doch Plazenta. Ich werde keine essen. Das ist mein klares Statement, das ich als Vegetarier heute hier treffe. Keine Plazenta findet den Weg in meinen Mund. Das Ich denke. lassen wir so stehen. Ich glaube, das kann man als Schlusswort zu einer Das Folge über warum der Riot Mars-Roboter hasst stehen lassen. sehr schön. Ja, dann würde ich einfach sagen, du hast den Musikwunsch frei, wie jedes Mal. Hast du einen Musikwunsch? Ich habe einen Musikwunsch. The Mars Volta? Ja, Sekunde, ich schaue einmal ganz kurz. Auf meiner nie endenden Sammlung. Passen würde natürlich mit The Widow als Anspielung auf sowohl Paul McCartney als auch Freimaurer-Legenden. Ja, habe ich. Jetzt gucke ich gerade nur. Habe ich. Habe Wunderbar. ich, habe ich, habe ich. Dauert aber eine Sekunde, weil ich muss das einmal von der linken auf die rechte Platte, ja, so von Nord nach Süd sozusagen, einmal kurz kopieren. Großen wie im Kleinen. Innen wie außen. Links nach rechts, Nord nach Süd, 19,5 Grad. Und aus der Mitte entspringt der Fluss. Aus der Mitte entspringt. Genau, mit Robert. Nee, nicht mit Robert Redford, ne? Doch, oder? Robert Redford finde ich übrigens toll. Wenn ich mal alt bin, dann will ich aussehen wie Robert Redford. Das wird nicht passieren, weil Robert Redford blond ist und ich dunkel. Aber ansonsten möchte ich aussehen wie Robert Redford. Ja, aber so viel trennt euch da gar nicht. Ach, Charmeur. Ja, Das nur, weil du das. aussiehst wie George Clooney. Danke. Sehr gerne, sehr gerne. So, ich hab's durchgeladen. Jetzt muss ich noch mal gucken, warum. Ach, da bist du. Ach, du bist hier meine Liste, die ich nicht bewegen kann. Ne? Ah, die Liste, die man nicht bewegen kann. Passt schon, habe ich. So, dann schiebe ich uns sanft raus. Ich sag Tschüss. Tschüss, macht's gut.